Berliners. Holt die frisch gewaschenen Wagen raus. Sie sind stark, sie sind schnell, sparen Zeit. Ach, wie schön wird es in grünen Seiten. Manche sieht's nur mit gebrochenem Bein.